Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähl ich ihn. Er gab meinen Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten, fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähl ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten.